4eng12er ist wieder bei euch im Podcatcher gelandet. Wie konnte das nun passieren? Es musste wirklich die 4eng12er Valentinstag Edition ausgepackt werden, dass wir wieder eine Sendung aufnehmen. Ja, genau. Der Pocho ist nämlich bei mir. Der Ricky, der ist wandern. Sag mal, schneit's bei euch auch? Ach Quatsch, ich wohne zwischen drei Kohlekraftwerken. Bei mir ist 25 Grad. Hätte ja sein können, dass da irgendwie nuklearer Schnee oder so hinabfällt. Fallout. Apropos Fallout. Ich habe mir Fallout 4 vor zwei Tagen geholt. Und? Erzähl mal. Ist richtig gut. Schön. Schöne Stimmung. Ja, das glaube ich. Ja, schöne Stimmung. Mhm. Und jetzt mit der neuen Maschine ist es ja auch so, dass ich solche Spiele dann auf Ultra spielen kann und so. Und das ist ja schon ganz nice. Grafisch ist es jetzt nicht so der große Sprung, oder? Nee, das nicht. Das nicht. Aber ich sag mal so alleine so die ersten 10 Minuten spielen sind meiner Meinung nach innovativer als alles, was ich in New Vegas gemacht habe. Ja? Machst du auch diese Städtebaugeschichte? Ja, musst du ja. Kannst zwar weglassen, aber warum? Wenn bei solchen Spielen lasse ich mir Zeit. Also da habe ich jetzt auch erst 6 Stunden oder so gespielt die letzten 2-3 Tage, weil ich halt auch viel arbeiten war, aber ja. Ist schon gut. Ja, macht dir Spaß, das ist das Wichtigste. Ja. Das ist das Wichtigste. Was spiele ich denn gerade? Until Dawn seit gestern? Ja, habe ich gesehen. Mhm. Until Dawn. Ist ganz witzig. Vor allen Dingen zu zweit ist das schon ein schönes Ding. Ansonsten Lego-Spiele noch und nöcher. Ja, die sind noch teuer auch, ne? Lego-Spiele? Mhm. Ja, das sind natürlich die Premium-Perlen. Unter also ich würde mir die ja nicht kaufen. Ne? Ich bin ja eher so der Multiplayer-Mensch, aber ja. So wenn ich das auf Steam und so verfolge oft, die sind auch recht teuer, diese Lego-Spiele. Ne? Die sind recht teuer, ja. Ich habe für Fallout 4 jetzt im Looter-Sale ja 40 Tacken bezahlt. Das ging eigentlich. Ja, das ging. Natürlich, ja. Ist ja noch relativ neu. 3 Monate was alt oder 4. Ja. Also das ist so im Moment mein Lauf. Ne? Counter-Strike, GTA Online. Ach, GTA Online immer noch auf dem PC? Ja, jetzt auf dem PC. Ich meine, jetzt mit Level 185 kann ich richtig auf dicke Eier machen und die sind ungecheatet. Level 185? Mhm. Du bist doch verrückt. Das ist richtig. Spielst du gar keinen Teso mehr? Doch, auch. Du bist ja also wirklich wieder. Da bin ich fast Veteran. Also ich hoffe jetzt, nächste Woche Veteran zu werden. Gefühlt hast du dir das doch erst letzte Woche geholt. Ja. Du bist ein verrückter Typ. Also ich habe keine Frau an meiner Seite, im Gegensatz zu dir. Du bist einfach nur ein verrückter Typ. Ja, das ist richtig. Meine Güte, wir sind nächsten Samstag auf der Baumesse. Auf der Baumesse? Mhm. Mit der Arbeit oder nee, ach mit deiner Frau? Ach so. Jetzt habe ich's. Ja. Es kommt auch mit der Reach-Kit-Geschichte. Now I got it. Musst du gucken, wie das Poolhaus aufrüstet oder was? Blöde Sau. Du dummes Schwein. Irgendwann ist auch mal Schluss. Da wird doch so ein Balkon dran geflanscht noch jetzt. Am 24.12. kommt ja da. Am 24.12. Nicht ans Poolhaus, nein. Am 24.2. kommt der Architekt und da wollen wir uns Impressionen holen. Und mein Schwiegervater kommt auch mit, weil der ist einfach der ultimative Bau-Knowledge-Guy. Weil der gibt halt einfach Geld, ne? Ja, der zahlt uns vielleicht das Ticket für die Baumesse. Ja. Ansonsten war ich gestern in Deadpool. Ja, bitte nicht spoilern, ja. Nicht spoilern. Mhm. Möchte auch noch gucken. Aber ich habe ja deine Kritik gelesen und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil... Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt 3-4 YouTube-Kanäle geguckt, die ich so verfolge zwischendurch und die waren alle nicht so begeistert. Und nicht? Und wenn dann, aber es ist wahrscheinlich nur Eifersucht und die haben keine Ahnung von Deadpool wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber als ich dann deinen 8 von 10 gesehen habe, habe ich mir gedacht, doch, da freue ich mich. Ja, muss man sich ja wirklich drauf freuen. Also wirklich, man hat viel zu viel... Weil du warst ja auch kritisch am Anfang. Ja, ich war sehr kritisch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber ich finde, man hat... In jeder Phase des Films gemerkt, dass Ryan Reynolds, der hat ja für den Film gekämpft, wie sonst was. Das ist ja eigentlich sein Werk, der Film. Ja. Er hat ja alles. Er hat den Anzug auch geklaut. Wie jetzt? Er hat den Anzug vom Set mitgenommen. Ja, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ja, den muss er einsperren. Der wird weggesperrt. was war jetzt genau? Er hat um den Film gekämpft, das hast du wirklich gemerkt. Er hat ja alle Fans mobilisiert und so. Ja. Und dieses, was du in den Trailern gesehen hast, das ist natürlich viel zu viel schon wieder. Weil es die richtig guten Gags auch sind. Ne? Nee, das nicht. Es waren die richtig schlechten Gags. Ah, okay. Aber die ganze Zeit, mein Kumpel vom TS sagte auch, der auch direkt am ersten Tag drin war, er sagte auch, da sind super viele geile One-Liner drin. Ja. Was mich besonders freut, wovon ich ein großer Fan bin, was Deadpool ja schon in den Comics gemacht hat, dieses Durchbrechen der vierten Wand. Ja, das passiert ja natürlich, habe ich so in einem, ich sage jetzt mal, Blockbuster-Film noch nie gesehen. Nee, und das finde ich gut, dass das eigentlich auch mal kommt. Da gibt's, das ist kein Spoiler. Okay, okay. Ja, du siehst ja im Trailer diesen diesen silbernen Gurkenmann, wie heißt der noch? Gigantic? Nee. Kolossos. Kolossos, genau. Und dieses Mädchen da, ne? Ja, die da twittert. Hm? Ja, genau, die da twittert. Und da sind ja welche von den X-Men. Das ist richtig. Und dann fährt er da zu der Bude hin von Charles Xavier, ne? Der hat die halt vorher schon mal getroffen, die beiden, und dann wollte er halt hinfahren und wollte die mal anhauen, wie es aussieht, ob die mitmachen wollen. Und du siehst halt auf diesem riesigen Gelände, er klingelt und dieser Kolossus macht die Tür auf, so, weißt du? Und dann er so, ja, das ist ja wirklich ein Zufall, dass ich immer gerade euch beide auf diesem riesigen Anwesen finde und so. Und dann guckt er so in die Kamera, ob sich das Studio nicht mehr X-Men-Lizenzen leisten könnte und so, weißt du? Das war schon ziemlich geil, ja. Nee, die besten One-Liner sind nicht im Trailer. Der macht den Film schäbiger, also so vom Gag-Potenzial niedrigeres Niveau, als dann wirklich im Film so vorhanden ist. Also das ist wirklich großartig. Im Film ist es wirklich, du lachst dich weg, wirklich, ich habe wirklich gelacht, wirklich schön. Musst du gucken. Und das größte Plus des Films, er geht nicht 198 Minuten. Okay. Er geht verdammte 100 oder so. Ja. Aber nimm mir direkt mal meine größte Angst. Ist die Liebesgeschichte nicht künstlich aufgebauscht? Doch. Ja. Ja, mein Gott. Aber du verzeihst es dem Film aber so ein bisschen. Bin aber sowas so satt. Wenn ich sowas gucken will, dann gucke ich wie ein einziger Tag. Ja? Oh, mit Ryan Gosling? Ja, der ist wirklich toll, der Film. Da bleibe ich auch bei. Der ist ja auch wirklich, den gucke ich sogar als Single und bekennender Typ, der einfach sagt, nee, Mädchen, du kriegst wie auf Altweiber, wo ich wieder Bäckereien und Pizzerien Telefonnummer verteilt habe. Was? Die mache ich immer so. Irgendwie so ein bisschen rumknutschen so mit Weibern. Ach, gibst du mir deine Telefonnummer? Ja, klar, hier. Da ist eine Bäckerei oder Pizzeria, das kommt immer gut. Aber, nicht in Deadpool. Und hier, wie gesagt, wie ein einziger Tag ist echt ein cooler Film und da kriege ich auch Pippi in die Augen und so, ne? Aber Deadpool, da muss ich doch keine Liebes. Ja, es ist schon der Hauptplot-Gedönskram. Ja. Hast du im Deutsch geguckt? Ja, also. Muss aber nochmal auf Englisch gucken. Englisch ist ja bestimmt nochmal geil. Dreimal so geil, ja, auf jeden Fall. Und nicht aus dem Grund, das muss ich einfach mal sagen, bevor jetzt wieder Kommentare kommen oder sonst irgendwas. Ja. Wenn ich einen Film auf Englisch gucke, liegt das nicht daran, dass ich sage, in Englisch ist alles besser. Nein, wir haben in Deutschland eine fantastische Synchronisation. Ja. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja. Allerdings gibt es viele Gags und viele Sprüche, die man einfach nicht ins Deutsch übersetzen kann. Und das ist gerade bei dem Film, wird das wahrscheinlich immens sein. Immens, ja. Und Game of Thrones sollte man auch nicht auf Deutsch gucken. Ach, da schmeißt es tot aus. Ja, natürlich, ja, ja. Oder das wäre natürlich die zweite Variante, wie man Game of Thrones gucken sollte, mit Ton aus, genau. Ja. Da freue ich mich aber auch, wenn es weitergeht. Ja, 24.04. oder so. Da bist du noch dabei? Da bin ich noch dabei, ja. Das ist ja schön. Da bin ich noch dabei. Schade, dass der bei Walking Dead und so nicht mehr dabei ist. Ja, das Problem wäre jetzt auch, wenn ich jetzt irgendwie Walking Dead, die sechste Staffel hier anfangen würde, dann müsste ich es halt alleine gucken, weil Lilly halt keine Staffel vorher gesehen hat. Da müsste man erstmal so eine... Ich wollte gerade sagen, jetzt sagt er, weil Lilly das nicht gucken möchte. Die ist ja viel härter als du bei sowas, denke. Das ist eine vicious bitch ist das. Ja. Ja. Vicious Bitch. Aber gestern Abend. Für meine Vicious Bitch. War aber gestern bei Until Dawn sah es ein bisschen anders aus. Sie ist halt ein richtiger, wie nennt man das? Schisser. Ein richtiger Schisser. Jumpscare-Phobiker, würde ich sagen. Jumpscare-Phobiker, ja. Und das um diese Uhrzeit schon solche Sprüche ein. Ich bin aber auch noch ein bisschen groggy, muss ich sagen. Wir haben es jetzt Viertel vor elf und, meine Güte. 14 Stunden habe ich gestern gearbeitet. Du bist so verrückt, und trotz, hast du Erdbeeren eingeräumt? Nee, ne? Gibt's noch nicht. Doch. Ja. Ja, gibt schon Erdbeeren. Aber man sagt ja auch, wer Erdbeeren verräumt, kriegt auf Bandscheiben leiden. Mhm. War aber bei dir noch nicht so. Hast du verräumt? Ja, habe ich auch verräumt. Ja, wie gesagt, ich habe ja gestern Komplettschicht gemacht. Von 6 bis knapp 21 Uhr. Da freut man sich doch. Machst du dann ein Päuschen oder wie läuft das? Dann mache ich schon mal ein Päuschen, so eine Zigarette oder so rauche ich schon, aber das war dann auch, ne? Also nicht so ein Stündchen oder wie? Nee. Also am Stück nicht länger als eine Viertelstunde. Das ist ja verrückt. Also dieses Kapitalistensystem, das. Tja. Ob sich das jemals durchsetzt. Aber ich habe ja vom Markus ein tolles Überlebenspaket für solche Situationen geschickt bekommen. Ja. Nochmal Danke sagen. Der hat mir nämlich 20 verschiedene Flaschen Bier geschickt. Echt jetzt? Echt wahr? Boah. Und da habe ich dann immer das richtige Bier zur richtigen Situation, so ein Bockbier nach so einem Tag oder so. Da muss ich natürlich auch fragen, Markus, wo bleibt mein Bier? Ja, und sag das nicht zu laut, dann kriegst du es nächste Woche. Na und? Ja und? Da sage ich nicht nein. Wollen wir jetzt übrigens machen wir jetzt Fußball, aber der hat jetzt seinen Markt eröffnet, glaube ich. Sein Baumarkt, ne? Genau. Hast du schon eingekauft da? Nee, ist ein bisschen weit, glaube ich, so vorbeizufahren, aber. Wo ist denn der? In Österreich, glaube ich. Jetzt mal, Markus, jetzt mal unter uns. Wenn ich jetzt bei euch so ein paar Kupferrinnen oder so kaufen wollen würde. Oh Gott. Wie sieht's denn da aus? Kann man da was machen? Kann man da was machen? Das ist doch so der beste Spruch, wenn man zum Mechaniker in die Werkstatt geht. Ja, grundsätzlich. Wenn ich keine Rechnung brauche, kann man da was machen. Wenn ich eine grüne Plakette brauche mit meinem... Mit meinem Diesel. Opel Corsa Astra. Von 1989. Ja. Corsa A. Wie sieht denn das aus? Kann man da was machen? Kann man da was machen. Markus, jetzt erzähl mal. Wenn ich jetzt mal irgendwie so eine 80er Muffe brauche oder... So ein 17er Deckel, kennst du 17er Deckel? Nein, ich kenne mich überhaupt nicht aus, nein. Hey, 17er Deckel gibt's so einen Witz von, kennst du die Comedy-Serie von Axel Stein, Axel will's wissen oder wie das hieß, war. Und da hat er auch so verschiedene Rollen gespielt. Und da ist in eine Autowerkstatt gegangen, so richtig auf Mechaniker, like, ey, Alter, hast du 17er Deckel? Ne? Ey, was soll denn das sein? 17er Deckel oder so. Ja, hier. Und hält da so einen Deckel dahin, wo Oil draufsteht, einfach nur falsch rum. 17er Deckel. Ja, ja, ja. Super. Oder auch ein schöner Gag, den ich auch das ein oder andere Mal auspacke. Du musst dir auf dem Blatt Papier so ein dickes H, so den Buchstaben H in groß, malen, den ausschneiden und dann gehst du zu Leuten und dann packst du den an den Kopf und dann sagst du, du hast da ein Haar. Und dann hast du das Haar in der Hand, verstehst du? Poccio, ich habe ja eine Mega-Idee, ne? Ich spoiler jetzt mal schon mal ein bisschen. Vielleicht gibt es ja nicht die große Schnittmenge zwischen What's Up und 4ecken2elver. Und zwar habe ich mir ein riesiges Format einfallen lassen oder ausgedacht. Und zwar heißt das der Telefon-Gag-Check. Der Gag-Check. Der Telefon-Gag-Check. Und zwar rufen wir da Leute an und wir erzählen denen selbst ausgedachte Gags. Und dann müssen die zwischen von 1 bis 10 sagen, wie gut der Gag ist. Auf dem Gag-O-Meter. Oh Gott, wenn das wieder mit Ricky anfängt, der in verschiedene Rollen springt. Eieieiei. Ich hab meinen ersten Gag schon. Dass ich ihn dir vielleicht mal vortrage? Ja, gerne. Also der ist wirklich selbst ausgedacht. Wie nennt man einen Millionär, der eine Creme Brûlée abflemmt? Keine Ahnung. Einen Bonzenbrenner. Das ist blau und liegt im Wald, ne? Schlumpfix. Was trinkst du? Ah, Tee. Mate-Tee. Käffchen trinkst du ja nicht. Mate-Tee. Guarana. Ist säurisch. Säurig? Darf ich eigentlich nicht trinken, aber ich mache ja kein Basenfasten mehr. Ja. Mach ich nicht mehr. Weil da hast du eine Lebensqualität von null. Ja. Mal dann so ein paar Kiwis und zwei Apfelstückchen am Teller liegen, zack, dann schon ziemlich. Da habe ich noch Basenfasten gemacht. Ja, das ist richtig. Aber jetzt nicht mehr. Ich habe gestern im Kino eine Tüte M&M's und eine Tüte, also die Knickknacks-Tüte, die habe ich jetzt hier noch ein bisschen euch weggeschrotet. Weißt du eigentlich, wofür M&M's steht? Nee. Wie die Nachnamen der Firmengründer hier, Mars und bla bla bla. Weißt du, wofür Aldi steht? Nee, keine Ahnung, Alter. Oh, jetzt habe ich gerülpst. Oh Gott, jetzt haben wir wieder einen Hörer verloren. Einen Kommentar und gelesen habe. Und einen schlechten Kommentar. Ja, Entschuldigung. Ja. Oh. Ich fühle mich noch ein bisschen groggy. Der Spieltag war auch so anstrengend. Ich habe ja nichts gesehen. Ich habe ja nur im Nachhinein geguckt. Ich habe natürlich das Freitagabendspiel, was mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr überrascht hat. Denn, ganz ehrlich, die Mainzer. Also wenn ich zwei Vereine in diesem Spieltag bisher, weil unsere Vereine ja noch nicht gespielt haben, rausstellen muss, dann ist es A Mainz, die mich sehr überzeugt haben beim 2:1. Und? Weil im Moment lass mich da kurz rausstellen. Bitte sehr gerne. Ich wollte schon sagen, das war aber jetzt ein bisschen sehr freundlich. Wenn mich zwei Vereine da wirklich rausstellen oder aufhorchen haben gelassen, das war Mainz, weil die sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, mental stark gespielt haben. Absolut. Und das tut mir immer weh als Gladbach-Fan, wenn ich das sage. Und die Kölner. Ja. Ja, und die Kölner. Und ich weiß nicht, jetzt nach dem Sieg gestern und der Platzierung, ich glaube, in Köln fangen sie bald daran an, darüber zu reden, nach Europa zu fahren. Ja, aber wer redet denn gerade nicht von Europa? VfB Stuttgart. Möglicherweise. Ja, die reden ja eher von der Champions League. The hottest thing in sports today. Ja, ja. Muss man wirklich sagen. Jürgen Kramny und der VfB Stuttgart ohne Daniel Didavi, muss man sagen, ohne diese ultimative Dekadenz, ohne Didavi einfach alles wegzubomben. Ja, ja. Da muss man wirklich sagen, der VfB Stuttgart ist möglicherweise sportübergreifend. Da rede ich von Kampfsportarten, von Angelique Kerber und von... Oh, die ist auch toll. Die war gestern im Sportstudio. Ach ja? Okay. Mhm. War, ist schon, kann man, also nackt würde ich sagen, da geht was. Ich mag ja auch die Petkovic. Ja, ja, die ist halt ja, weil die hat aber so eine geile Art, weißt du, genau so mag ich Frauen. Dieses Getanze. Ja, aber dieses freche, aufmüpfige, das finde ich gut. Man mag dieses Getanze nicht danach im Spiel, wenn sie mal eins gewinnt. Lass sie doch tanzen. Nee, also ich lasse Frauen grundsätzlich nicht tanzen, wenn sie was anhaben. Ja, die können ja währenddessen ausziehen. Dass die da im Center Court sich nicht unbedingt auszieht, ist ja wohl verständlich. Obwohl. Warum? Ja, nee, hast recht. Mittlerweile zieht sich ja alles aus und fühlt sich. Also da müssen wir auch mal irgendwann so eine Ausgabe, so eine Quatschausgabe drüber machen. Wir doch. Über den über diesen moralischen Verfall, über den moralischen Verfall in der Gesellschaft. Oder ob es nur in meinem Kopf ist. Dein Kopf hat einen moralischen Verfall. Es ist ja nur noch so, es gibt eine, da muss ich auch nochmal gerade ausbrechen, ich gucke ja auch bei CSGO Streamern und so weiter zu, unter anderem auch Frauen, die gut aussehen natürlich. Ja. Und es gibt da eine, The Kitty Plays Games, falls sie jemand kennt. Kennst du Miss Rage? Ja, natürlich. Mhm. Und Online Wut, wie sie am deutschen Dienstag immer heißt, denn dienstags überträgt sie in Deutsch. Wenn du es nicht glaubst, dass ich sie kenne, doch, kenne ich. Oh. Ist ein bisschen pummelig. Das ist ein bisschen blöd. Aber auf jeden Fall auf Kitty Plays Games zurückzukommen. Ja. Kanadierin. Fett oder pummelig? Nee, die ist gar nicht so fett oder pummelig. Die ist ein bisschen kräftiger. Unglaublich dicke Hupen. Ja. Also sehr busig. Nasig. Und wie heißt die? The Kitty Plays Games. Das muss ich doch gleich mal nachrecherchieren. So, und das Tolle ist, oder beziehungsweise, ich habe immer gesagt, die ist so geil darauf, Geld zu machen, weil du weißt ja, wie das bei Streamern ist. Die kriegen ja, wenn sie Hupen haben, direkt Geld. Ja. Die hat sich jetzt echt für den Playboy ausgezogen. Nein, hör auf. Ja, ja. Es gibt jetzt beim Playboy und beim Online-Playboy so eine Reihe mit den ganzen Streamerinnen, die sich für den Playboy ausziehen. Echt? Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach dann, im ersten Moment dachte ich dann wirklich, wie in einem Film, wo mir jetzt nicht einfällt, welcher es ist, einfach nur das Zitat und sie ist doch eine Nutte. Die ist eine, ja. Ja, und das meine ich mit moralischem Verfall. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man älter wird oder sonst irgendwas. Mir geht das im Moment ein bisschen auf den Sack. Ich gucke Game of Thrones super gerne und gucke mir an, wie Frauen die Haare abgeschnitten kriegen und mit Kot beworfen werden und durchs Dorf getrieben werden. Das ist mir egal. Aber dieses Präsentieren von allem und jedem und allem beim... Ich weiß nicht, das ist mir alles ein bisschen viel im Moment. Aber also ich denke, es kann mir ja eigentlich egal sein als Single, kann ich mir das ja gerne angucken und so. Aber ich habe irgendwie die Vermutung, dass wenn ich die nächste Frau irgendwie in mein Leben lasse, die zieht sich dann auch direkt für den Playboy aus und erzählt, ja, hier, bitte. Ich weiß nicht, ob das alles so das Richtige ist. Mit dem ganzen mit der Ausgezieherei oder wie? Ja, ja, ja. Aber ich habe sie jetzt hier gerade und muss sagen, es ist jetzt nicht schlecht, die Alte. Nee, kannst du auch mal kannst ja einfach mal bei mir reingucken, der folge ich auch. Noch besser. Ich finde sie noch geiler aus meiner Twitter-Line ist Sonja the Evil. Sonja the Evil, dann gucke ich doch mal gleich bei ihr nach. Ne? Also da kann man wirklich nur mal empfehlen, mal reingucken. Auch wenn die Spielerei eigentlich nicht interessiert. Ne? Sonja Kraus oder jetzt? Nee, ne? Nee, bitte nicht. Wo wir wieder bei Axel Stein wären. Ja, deutscher Humor, ne? Mhm. Oh, ja. Also, naja. Ne? Da kann man wirklich mal, ist zwar 10 Jahre jünger als ich, aber. Naja, mein Gott. Machst du nichts. Das aber jetzt. Mhm. Ist schon ein Geschoss, ne? Ja. Ja, aber hast du denn gestern den Spieltag komplett geguckt? Hast du alles verfolgt? Ich bin selbst von mir überrascht, was ich einfach für ein Vollprofi bin. Weggeguckt. Ich hab die Konferenz mit Schwerpunkt auf BVB gegen Hannover 96 gesehen, weil ich einfach sehr daran interessiert bin, wie es mit diesem Verein Hannover 96 weitergeht. Ich möchte jetzt nicht, dass sie absteigen. Das fände ich wirklich doof. Wirklich? Ja, aber es sieht im Moment sehr verdammt danach aus. Nein, die steigen ab. Also das Thema ist durch. Aber also das ist jetzt nicht so, weil dass sie jetzt absteigen müssen, dass ich mich da freue. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Aber sie steigen halt ab. Und genau, ich habe gestern die Konferenz gesehen, dann habe ich noch ein bisschen alle Spiele, alle Tore dann direkt danach geguckt, weil das Spiel des Tages, das war jetzt nicht meins, sage ich jetzt mal. Ne? Also Köln gegen Frankfurt. Das war Köln gegen Frankfurt und nicht Mainz. Und ich habe nur mitbekommen, dass nach dem Spiel wieder mega Schiri-Schelte gab. Aber was da vorgefallen ist, ich habe diese Grätsche da gesehen, dieses Foul, was da irgendwie zu einem Tor geführt hat, das war halt völlig lächerlich, als dann Frankfurt da einen Kölner da weggegrätscht hat. Das fand ich jetzt auch so. Aber ja, ich habe die Konferenz gesehen und wie gesagt, Schwerpunkt BVB gegen 96. Und ja, und mal, ich habe hier natürlich wieder Themen aufgeschrieben, Potsch. Ich bin natürlich so ein Profi, dass ich hier einfach nichts dem Zufall überlasse, dass ich einfach hier von A bis Nagelsmann hier alles niedergeschrieben habe. Aber lass uns doch mal kurz zu BVB gegen 96 kommen. Die Misere von Hannover 96. Sie haben ja wirklich gut gespielt. Muss man wirklich sagen. Du kannst nicht gut spielen und immer verlieren. Also irgendwann ist ja auch schon, Fußballspielen geht es schon darum, dass einer mehr ein Tor mehr schießt als der andere. Da kann ich leider nichts zu sagen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Was sagst du zu Julian Nagelsmann? Ganz ehrlich? Was lachst du da jetzt? Ich hab ein bisschen Angst gehabt vor der Frage, ganz ehrlich. Naja, aber jetzt mal kurz zum Thema davor. Du hast einfach die ultimative Antwort gegeben. Was, einfach das Lachen, oder was? Nein, wenn du ganz nicht gut spielst, wenn du immer verlierst, das ist einfach eine nullprozentige Diskussionsgrundlage. Du hast einfach recht. Es gibt keine Stoßrichtung der Diskussion. Nein, absolut. So, was sagst du zu Julian Nagelsmann? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich bin nämlich, jetzt pass mal auf, Pacho. Ich bin ein bisschen positiv überrascht. Oh, okay. Aber dann gehen wir in verschiedene Richtungen, glaube ich. Habe ich mir schon gedacht. Da könnte auch der uneheliche Sohn von Martin Tuchel sein, oder? Ja, von Tuchel auf jeden Fall. Also genau das ist es nämlich bei mir auch. Es ist die absolut gleiche Art wie Tuchel. Das Problem ist nur, auch wenn er noch nicht viel erreicht hat, Tuchel hat ja schon 2, 3 Sachen gemacht. Aber wenn man als Julian Nagelsmann oder wie er heißt, die erste Pressekonferenz gibt und daherkommt, als ob man schon 3-mal die Champions League gewonnen hätte, da muss ich ganz ehrlich sagen, stört mich das ein bisschen. Ja. Und wenn ich dann auch noch 28 Jahre alt bin, und mir einen darauf einbildet, dass ich jetzt Fußballtrainer bin. Ich bin der Meinung, es ist nichts Besonderes, wenn man einen jungen Fußballtrainer hat. Denn dann hat es entweder nicht gereicht, um eine Profikarriere als Fußballer zu machen, oder man war einfach ein Glasknochenmann wie Holger Badstuber, der direkt so kaputt war, dass man nicht mehr Fußball spielen konnte. Nein, ich fand ihn sehr überheblich, sehr von oben herab. Ja. Und wenn ich solche Menschen im Privatleben treffe, dann sage ich denen eigentlich auch direkt ins Gesicht, dass sie ziemliche Wichser sind. Und bei ihm würde ich es erst recht machen. Also mir gefällt der Typ gar nicht und von mir aus sollen die direkt runter Kreisklasse C oder sowas. Für mich heißt Julian Nagelsmann, also sein In-Ring-Name wäre definitiv The Blueprint. Oh ja, passt ja auch schön zu Hoffenheim und so. Julian The Blueprint Nagelsmann, weil dieser junge Mann, der wirkt für mich wie komplett am Reißbrett designt. Weißt du? Meinst du, der ist vielleicht, jetzt mal ganz ernst, meinst du, das ist vielleicht etwa so ein Android, den SAP da irgendwie hergestellt hat? Das kann sein. Das kann wirklich sein. Das kann wirklich gut sein. Es ist der SAP-Android. SAP-Android. Warte, warte, Sendungsname. SAP-Android. Das reimt sich sogar ein bisschen, ne? Ja. Das ist schön, ja. Der SAP-Android. SAP-Android. Ja, aber da können wir ja gerne auch mal, würde mich auch freuen, schreibt da gerne auch auf Twitter zu @4ecken2elber oder @chrisenigma oder @podshow81. Aber nicht zu so Ricky Palmer, da kommt nur der, Scheiße. Der will dann, der will ja auch nicht. Ne? Ja. Aber der schreibt nur VfB Stuttgart Parolen. Ja. Schreibt euch gerne mal da eure Meinung zu Julian Nagelsmann. Vielleicht sehe ich das auch falsch. Also ich lass mich auch gerne eines Besseren belehren, besonders von den Leuten, die einem folgen und so, wenn die dann sagen, hier, Pocho, guck dir den doch nochmal an und so. Ja. Aber bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, überheblicher, blöder Bastard. Ja, aber wirkt der auf dich nicht wie am Reißbrett? Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Wie er mit den Medien redet, als er vor dem Spiel mit, wie heißt der Giftzwerg von Sky? Der Blonde? Ach Mensch, Jan Henkel. Ja. Der Typ hatte wirklich auf jede Frage eine diplomatische, relativ sachliche Antwort. Und er steht da auch völlig stoisch und ich weiß nicht, so welche Menschen sind mir mal ein bisschen suspekt. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass die ein oder andere Ansicht, weil es gab ja auch im Vorfeld zu dem Spieltag so einen kleinen Bericht über Julian Nagelsmann. Also die Ansichten vom Fußball finde ich jetzt nicht ganz so verkehrt. Das ist alles relativ smart, was der alles von sich gibt. Natürlich die Frage ist, ob er das alles umsetzen kann und realisieren kann. Das ist natürlich die große Frage. Aber jetzt nochmal kurze Nebenfrage. Was sagst du, Mirko Slomka im Studio da? Ist so ein, ja, komisch, oder? Also wie gesagt, von diese ganze Geschichte. Ich finde das alles noch ein bisschen strange. Es passt natürlich zum Verein. Ne, weil die sich ja auch so als Ausbildungsverein und so weiter sehen. Sag doch mal, wie fandest du Mirko Slomka im Studio? Oder hast du nicht gesehen? Ich hab doch nicht gesehen. Ach so. Na gut, okay. Ich war noch arbeiten. Ja, okay. Gut, dann. Den ganzen Tag. Ja, ist okay. Ich möchte ein bisschen Mitleid von dir jetzt auch. Bekommst du doch. Und isst nicht so viele Nicknacks. Warum denn? Hört man das? Nee, gar nicht. Mach's ein bisschen lauter, bitte. Beiß mal richtig drauf in der Nähe des Mikrofons. Mhm. Ja, sehr schön. Also ganz frisch sind die aber nicht mehr. Hast du die gestern Abend schon aufgemacht? Ja, die waren. Die sind gestern aus dem Kino noch. Ach so, ja. 18 Euro. Das habe ich gehört. 18 Euro, ja, 18 Euro 200 Gramm Tüte. Ne? Ja. Holst du da echt Sachen im Kino? Holst du so Nachos und so einen Kram auch immer? Lilly hat sich Nachos mit Käse, Analogkäse geholt. Ah, die kann es aber auch, sie kackt sich halt auch. Ne? Ja, vollkommen egal. Wenn man so ein Topmodel ist, dann kann man es halt. Ne? Ja, vielleicht liegt es aber auch fast eher an dem Beamtenstatus, dass sie sich Nachos leisten kann. Das ist natürlich möglich. Nee, aber ich kaufe dann auch ganz gerne mal so eine Tüte Haribo und M&Ms kaufe ich dann mal beim hiesigen Rewe und schmuggel sie mit ins Kino, ist ja völlig klar. Ich bin mittlerweile echt fast zu geizig, um mir Eiskonfekt zu holen. Das gehört ja eigentlich zum Kinobesuch dazu. Habe ich dir von dem großen Langhagener Eiskonfekt-Skandal mal erzählt? Nein. Nee, habe ich nicht. Was lachst du denn da? Das gibt's da ja nicht. Da war, hab ich bestimmt schon mal erzählt, als wir im Kino waren, hier mit den Rich Kids, da haben wir die ganze hintere Reihe haben wir blockiert. Ja, aber nur mit drei Leuten, ne? Nein, wir waren nicht drei Leute, 12 oder so. Ja, okay. Und dann bei uns im Cinemotion in Langhagen kommt dann halt immer mit so einer Troller mit so einem Bauchladen und fragt nochmal, ob jemand Eis will. Ja. Ganze Kino voll, es war Avengers 2. Mhm. Kino voll, erstes Wochenende irgendwie oder sowas. Keiner sagt was und dann hier der Benny hier, der Kollege sagt, nee, also ich würde ja schon ganz gerne. Und dann sag ich, ja, dann mach doch, mach ich mit. Und er hat auch nichts gesagt. Dann habe ich hier den Anfang gemacht, der Icebreaker, der Icebreaker. Ja. Dann habe ich mir hier eine Packung Eiskonfekt bestellt und dann Benny auch und dann seine Frau auch und dann der, alle Eiskonfekt leer. Wollte aber von uns dann noch jemand Eiskonfekt. Und das Kino guckt schon, weil es, ey, in diesem dunklen Kino mit Kleingeld zu bezahlen, ist sowieso völlig, es ist, dass die Alte sich da auch keine Grubenlampe aufsetzt, weißt du? Du siehst nichts, ich schwöre es dir. Und dann das wäre so geil, so eine Kerzenlampe aus dem vorigen Jahrhundert. Das wäre toll, ja. Mit Geld zurück und so und dann hast du es nicht passen. Das hat ewig gedauert. Und dann war es Eiskonfekt leer. Und dann wollte aber von uns noch jemand Eiskonfekt. Dann musste sie wieder raus, Eiskonfekt auffüllen. Und das Kino guckt schon, Alter, und steht schon auf teilweise. Und was ist das? Du dübst euer Arnie, was ist denn da los? Hat übelst lange gedauert. Sie kommt wieder und dann ging es weiter. Eiskonfekt verkauft an uns. Ja, und das war der große Langenhagener Eiskonfekt-Skandal. Okay. Wenn man in der Langnese-Kurve in Hannover seinen Platz hat, dann... Die Langnese-Family-Zone heißt das, ja? Ja, ja, ist die Langnese-Kurve für mich. Die Langnese-Kurve. Ja, und es hat sehr, sehr lange gedauert und wir haben die komplette Stadt Heat auf uns gezogen, von der kompletten Stadt. Naja gut, wir sind ja dann auch alle im Kino, wenn das Kino voll ist, ne? Ja, fast schon, ja. Ja, wo waren wir? Julian Nagelsmann, ja. Mhm. Toller Name auch, ne, oder? Gar nicht, auch nicht schwer auszusprechen. Ich kann mir vorstellen, wenn man besoffen ist, wird das echt schwer. Ja. Gibt es da noch was Großartiges zu sagen? Also ja gut, die hatten jetzt echt eine schwierige Situation. Ich habe es ja auch bei Twitter geschrieben. Dieses Ganze auf die Tränendrüse drücken von Hugh Stevens geht mir ein bisschen um den Sack. Ja. Und das darf ich auch sagen, weil mein Vater wirklich Herzrhythmusstörungen hatte und deswegen schon operiert worden ist. Und kurzzeitig ja, deswegen wird dein Herz ja wird ja dazu gebracht, dass es aufhört zu schlagen und dann wieder anfängt. Ja. Bei dieser Operation. Ich finde es bei Hübs Lebens einfach nur so, und das bleibe ich auch in meinem Gefühl. Du glaubst nie, was gerade passiert ist. Was? Was hier macht? Mir ist gerade ein Nicknack runtergefallen. Mhm. Und da musste ich halt einen Stöpsel rausziehen. Ja. Und dann? Da musste ich einen Stöpsel rausziehen, um mich zu bücken, weil ich sonst das Kabel abgeruppt hätte. Ja. Hab ich einen Nicknack aufgehoben und wollte das Kabel essen und den Nicknack ins Ohr schieben. Hatte ich einen Nicknack im Ohr? Immer dran denken, ich bin der mit dem Drogenproblem, nicht der aus Hannover. Hatte ich einen Nicknack im Ohr? Ich hab einen Nicknack im Ohr. Julian Nagelsmann. Hast du was gehört durchs Nicknack? Ich meine, bei Muscheln hört man ja schon mal ein Rauschen. Hörst du beim Nicknack irgendwie die Nuss wachsen oder so? Ich kann nicht mehr. Fertig. Mach mal. Nee, waren wir immer noch bei Julian Nagelsmann gerade? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber stell dir doch mal vor. Stell dir doch mal vor, du bist ein gestandener Fußballprofi. Mhm. Oh. Und 37 oder so. Ja. Und dann kommt da so ein 28-jähriger Schnösel ohne Bartwuchs an und erzählt einem, hier, machen Sie doch mal hier. Ja, aber stell dir das doch mal vor, wie das ablaufen muss, wenn da so ein gestandener Fußballprofi-Millionär mit 10 Jahren auf dem Buckel sich was sagen lassen muss von Julian The Blueprint Nagelsmann. Ja. Ja, mal ganz im Ernst. Ja, gut, ich meine, das ist, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Ne? Es hat keiner gespielt, der älter war als Julian Nagelsmann. Ach, Quatsch. Ja, wirklich. Das ist natürlich geil. Ja, gut, ich meine, die fühlen sich ja als Ausbildungsclub. Ja. Und von daher geht das ja soweit, ne? Kann man das auch mit einem Trainerposition machen? Wie alt ist denn sein Co-Trainer? 15? Vielleicht haben die auch als Praktikumsstelle ausgeschrieben, dass er alle drei Wochen jemand anders als Co-Trainer ist. Ja, um Kosten zu sparen. Ja. Hey, was hast du denn Praktikum gemacht? Ja, ich war bei der Stadt, ich habe da Hecken aufgeräumt. Du, ich war Co-Trainer bei Hoffenheim. Beim Julian. Beim Jule. Jule. Was sagst du zur Frisur? Ganz schlimm. Grenzwertig. Also wer 2016 kein Undercut trägt, ist sowieso unten durch. Ja, das stimmt natürlich. Hä, Nagelsmann auf Rehagels Spuren, was heißt denn das? Ja, oh. Er hat auch recht früh angefangen, glaube ja? ich. Ja? Mhm. Aber jetzt schon Julian Nagelsmann mit Otto Rehagel zu vergleichen, ich meine, beides Arschlöcher, klar, stimmt. Aber... 1963, 64 war er der jüngste Cheftrainer der Bundesliga-Geschichte. Bei Braunschweig, kann das sein? War nicht bei Braunschweig sogar Trainer? Ich weiß es aber auch nicht mehr. Nagelsmann. Hat Kurani verbannt. Oh. Ja, gut, der ist auch zu alt, ne? Ist ja klar. Der, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber Kurani bringt ja da in Hoffenheim wirklich gar nichts, ne? Taktische, Nee, der bringt gar nichts mehr, nee. Taktische Flexibilität und Prinzipien. So wird Julian Nagelsmann vom Kicker eingeschätzt oder betitelt. Mhm. Oh, jetzt habe ich hier gerade ein schönes Bild von Julian Nagelsmann. Der guckt aber auch ein bisschen mürrisch, ne? Hat er gelernt vom Knurre aus Kerchgrade. Ach so, da waren wir dran, genau, beim Knurre aus Kerchgrade. Ich halte das alles nur ein bisschen seltsam. Erzähl mal, Schiffen. Ja, ja, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen seltsam, dass der Knorr aus Kerchgrade dann einfach so den Abflug macht. Und ganz ehrlich, bei dieser Meinung bleibe ich auch wenn er so zum Schluss ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt wurde, dass er ja ganz schlimme Herzrhythmusstörungen hat und deswegen aufgehört hat. Ich will ihn nicht als Lügner bezeichnen. Das ist nicht meine Art, Menschen als Lügner zu bezeichnen. Allerdings ist es auch irgendwo meiner Meinung nach ein Luxus, wenn man keinen Bock mehr hat auf seinen Job, beziehungsweise auf die Art, seinen Job auszuüben als Fußballtrainer bei einem Verein, dann wird es recht schwierig. Und dann kann man entweder abhauen, so wie es Lucien Favre gemacht hat, oder eben auf der anderen Seite einfach eine Ausrede suchen, um zu sagen, ich höre auf. Und ich bin einfach der Meinung, da wollte sich halt der gute Huub Stevens nicht zum Ende seiner Karriere irgendwo einen Abstieg in seine Vita schreiben lassen, so dass es wieder heißt, er ist nicht der geborene Feuerwehrmann. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass er sich irgendwie aus anderen Gründen von einem Verein verabschiedet. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn er dann in einem halben Jahr doch nochmal bei einem Trainer, bei einem Verein anheuert. Und dann im Nachhinein dann auf einmal da steht, dass Huub Stevens überraschend dann doch noch wen auch immer übernimmt, um halt diese vor dem Abstieg zu retten. Also ich bin bei der ganzen Huub Stevens-Geschichte ein bisschen kritisch und finde das nicht so gut und werde den Knorrer aus Kerchgrade natürlich auch ein wenig vermissen, obwohl seiner Herzrhythmusstörungen, die an Valentinstag sicher behoben werden, weil sein Herz dann ganz schnell schlägt. Ja, das ist natürlich richtig, M. Aber ich fand das ein bisschen grenzwertig. Du hast ja direkt getwittert, als die als er gesagt hat, er geht, hast du direkt getwittert, ja, jetzt entzieht er sich seiner Verantwortung oder so, weißt du, sowas in der Art. Und dann irgendwie ein, zwei Stunden später kam, ja, wegen gesundheitlichen Gründen, dann denke ich mir, Potschi. Vielleicht hast du da ein bisschen zu früh getwittert. Nein. Zu schnell getwittert, nein. Nein. Ich habe auch gerade gesagt, ich bleib dabei. Also da hätte jetzt auch was rauskommen können, dass sein Hund gestorben ist und er deswegen auch, weil er so depressiv ist. Wenn dann alle anderen gesagt hätten, siehste Pocho, hätten wir nichts gesagt, der arme Hund. Weil wir haben ja gelernt, in 30 Jahren Film gucken, wenn 100.000 Menschen abgeschossen werden, ist vollkommen egal. Aber tu einem Tier weh. Ja, dann ist vorbei. Bei einem Legend, als der Hund gestorben ist. Ja, ne? Ausgerastet. So, und ich bleibe aber bei meiner Meinung. Ich bleibe dabei, das ist, wer weiß, ob der in einem halben Jahr nicht doch noch irgendein Zweitligist vom Abstieg rettet, weil sein Herz dafür schlägt. Es ist aber wirklich zu befürchten, dass der wiederkommt. Und das war ja genau dieselbe Nummer mit seiner Frau, ne? Ja, genau, das meine ich ja. Das war ja alles nicht das erste Mal. Nee, ein komischer Typ. Der sollte mal endlich, der hatte doch dann einen gechillten Job, oder nicht, bei Schalke im Aufsichtsrat. Tja. Meine Güte, der Knurrer aus Kerchgrade. Ja, Julian Nagelsmann, ich bin sehr gespannt. Finde ich eine spannende Geschichte wirklich jetzt. Werde ich mit Freude verfolgen, wie das mit dem weiterläuft. Werden wir ja nur noch ein paar Spieltage erleben, weil dann ist er in der zweiten Liga, ne? Genau, das ist natürlich die Frage, ne? Hat er eine große Zukunft vor sich, aber wenn er natürlich in seiner ersten Amtshandlung absteigt, ja, ist er natürlich gleich verbrannt, der Typ, ne? Ja, eben. Ne? Karriere 2016 bis 2016 TSG Hoffenheim, Abstieg, letzter Platz. Ja. Er sagt ja immer, der große Vorteil an seinem Alter ist, dass er sich in die Spieler hineinfühlen kann. Bla, bla, ja. So ein Mistquatsch. Ja. Nur weil ich 34 bin, kenne ich doch nicht die Gedankenwelt eines jeden 34-Jährigen. Im Gegenteil, wenn aber ich mit meinem Kumpel telefoniere hier, der diesen Standardlebensweg eingeschlagen hat, hier mit Haus, Kinder, Garten, bla bla bla. Ja, vor ein paar Tagen mit dem telefoniert, wollte ich ihm sagen, ich habe mir hier vorlaut hier irgendwas erzählt, der mir, ich muss jetzt anfangen, die Sachen zu pflanzen in meinem Garten. Hä? Nein, ich habe keine Ahnung von dem Lebensweg von manchen Menschen, nur weil ich so alt bin wie derjenige. Aber du bist ja auch kein SAP-Android. Das ist richtig. Der hat da ja auch einiges voraus, und uns normalen Menschen. Nee, das sehe ich anders. Der hat mir überhaupt nichts voraus. Ich Besser als der in jeder Hinsicht. Ja, ne. Vielleicht bis auf eine Bandscheibe, die ist vielleicht bei dir nicht mehr ganz so. Die sind ja. Drei Stück habe ich gehabt. Drei Bandscheiben oder Vorfälle? Drei Bandscheibenvorfälle. Hm? Ja. Muss man auch erstmal haben, ne? Unoperiert alles. Unoperiert. Ist ja auch nicht immer sicher, dass es dann funktioniert, wenn es operiert wird, ne? Und selbst dann kann ja der Bandscheibenvorfall wiederkommen. Kann wiederkommen und es kann sogar eine Querschnittslähmung dabei rausspringen, wenn man es wie bei mir, wenn die Bandscheibe zwischen zwei Wirbeln festgeklemmt ist. Aber lass doch einfach die Wirbel rausnehmen, dann klemmt da auch nichts. Das ist richtig. Ne? Und ein kleiner Tipp, beim nächsten Bandscheibenvorfall sagst du dem Arzt, nimm doch einfach die Wirbel raus. Ja, das kann man machen. Ne? So, ich möchte aber dennoch mal kurz über den Jahrhundertverein VfB Stuttgart reden. Ja, ja. Also man muss ja wirklich sagen, eiskalt weggeklatscht die Berliner. Ja, 2-0 degradiert den Tabellen. Sind sie immer noch Dritter? Vierter. Lederbusen hat sie überholt. Ja. Tabellenvierter nur noch, Champions League Anwärter, Werder Berlin. Und ja, die Stuttgart, wirklich, das ist unfassbar. Ist das wirklich der Trainereffekt? Ich sag's ja nicht so laut, weil ich weiß dann, dass der Herr Ricky dann direkt auch wieder einen kleinen Höhenflug kriegt. Ich bin ja im Moment so ein bisschen Stuttgart-Guy. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen Stuttgart-Guy. Ich war ja als Kind, das habe ich schon mal erzählt, riesiger Stuttgart-Fan, ja, weil Jürgen Klinsmann damals da gespielt hat, der für mich ja als Kind wirklich der Fußballspieler war. Ich auch. Fand ich auch super. Als er dann zu Tottenham gewechselt ist, hatte ich die 18 von ihm. Ja, richtig, zum Beispiel. Ne? Und ich war ja ein bisschen despektierlich auch in den letzten Monaten gegenüber Stuttgart und auch, ich war auch noch despektierlich, als sie Jürgen Kramny dann als Trainer verpflichtet haben. Natürlich. Aber ganz ehrlich, das läuft. Ja. Das läuft. Die spielen auch einen richtig geilen Fußball. Mhm. Also ist ja auch nicht so, dass sie mit Glück gewinnen. Die spielen einen richtig guten, kämpferischen Fußball. Und selbst Spieler, die mir richtig um den Sack gehen, wie Gentner oder sowas, gefallen mir auf einmal. Also im Moment bin ich ein bisschen Stuttgart-geil. Also richtig geil, was sie machen. Gefällt mir gut und ich freue mich auch darüber. Und das ohne Ginczek. Ja. Ginczek ist ja noch verletzt. Das ist ja also eine Waffe, der Typ. Eine Waffe. Mhm. Und hast du gesehen, als der Traumtor, oder? Mit dem Außenriss, da hat er das Ding reingefeuert. Habe ich nicht gesehen, aber gelesen, ja. Hat er da außerhalb des 16ers, also kurz vor der 16er Grenze, hat er das Ding mit dem Außenriss da reingesemmelt. Also wirklich ein schönes Tor. Und dann kam der Großkreuz angelaufen, als der die sich gefreut hat. Und hat er ihm so kleine Backpfeifen gegeben. Aber ich bin der Nachbar und Tabelle ja so. Ne? Ich bin der Meinung, er wollte ihm die Farbe abwischen. Es waren nicht richtige Backpfeifen, sondern es waren eher so Backpfeifenwischer. Ich glaube, Tätschel nennt man das, glaube ich. Ja, es waren eher so Wischer. Ich glaube, er konnte nicht wahrhaben, weil er hat ja auch, der DE hat ja auch blonde, gefärbte, so ein Irokesen. Ja. Und vielleicht hat so ein Kevin Großkreuz es noch nicht verstanden, dass auch Schwarze blonde Haare haben dürfen. Ach so. Ich glaube es. Dass es sich bei Großkreuz noch nicht rumgesprochen hat, dass er ihn einfach die Farbe abwischen wollte. Guck dir die Szene nochmal an. Ich bin der Meinung, er wollte ihm die Farbe abwischen. 4-5 Mal hat er wirklich, gedacht, Mensch, das ist wohl Spray-Tan. Das kriegst du einfach nicht ab. Und, aber super. Dieser Lukas Rupp auch, ne? Ja, der Rupinho abgeht im Moment, ne? Rupinho, völlig richtig. Und Katze Tüton, wie Ricky sagt, ne? Also wirklich. Tüton finde ich einen geilen Namen, muss ich ganz ehrlich sagen. Titte Tüton. Tüton ist das. Also wirklich, der hat also Sachen da eingetütet, da muss man wirklich sagen, ist einfach ein Jahrhunderttorwart, auch jetzt schon. Jetzt schon. Ja, das ist also... Er macht Ulle vergessen, ne? Ulle. Aber Ulle war seinerzeit ein verkanntes Genie. Ja. Stimmt, jetzt wird er ja wertgeschätzt, das merkt man. Jetzt wird er richtig wertgeschätzt, indem er einmal, glaube ich, gespielt hat im DFB-Pokal. Ja. Oder zweimal. Aber ich möchte auch noch kurz meine Meinung zum... Spiel Wolfsburg gegen Ingolstadt sagen. Ja, aber warte mal, was meinst du? Wie weit geht die Reise? Für Stuttgart? Ja, Euro? Also Euroleague ist möglich, wenn man dranbleibt. Ne? Also genau wie für Köln und so weiter. Das ist alles möglich. Das darf man nicht wirklich von der Hand weisen, weil es ist jetzt eine Phase, meiner Meinung nach, in der Bundesliga, wo sich das eben rausstellt. Und man merkt ja auch, wie eng da viele Sachen zusammen sind. Wir werden, denke ich, in 5-6 Spieltagen schon klarere Tendenzen haben. Europa, Champions League und auch Abstieg. Da tummelt sich wirklich einiges. Ich glaube, die ersten beiden Plätze, die werden es unter sich ausmachen. Ja. Und ich glaube auch, dass das vielleicht noch spannend wird. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Weil wenn jetzt jeder da wegbricht und dieser Balkan-Idiot da noch weiter Scheiße erzählt in Interviews, Hast du Balkan-Idiot. Ich sag mal, nicht Balkan hier, wie Gagliola meine ich, nicht Balkan. Wo kommt der her aus? Katalane, ja. Hast du diese Frage gesehen hier, ob er sich mit Ancelotti getroffen hat? Ja, genau. Da hat er gesagt, ich war in Bochum. Ja. Ich war in Bochum. Ja, aber danach vielleicht mal? Nee, war ich bei meiner Familie. So ein überhebliches Schweinepriester-Arschloch, oder? Sogar der hat die Bayern richtig gefickt. Und ich, genau, das wollte ich, das ist mir ganz wichtig, dass ich das noch im Podcast sage, bevor ich das vergesse. Ja. Ich war ja jemand, der viel gemeckert und gelacht hat über diese ganze Hoeneß-Geschichte. Ja. Der Mann hat aber jetzt in den letzten Wochen bei mir unglaublich an Reputation gewonnen, weil erstens, er hat von Anfang an, also nicht von Anfang an, aber er hat dann zu seinen Sachen gestanden, hat dafür eingestanden, ist in den Knast gegangen und alles. Mhm. Und wenn er jetzt rauskommt, dann muss es auch gut sein. Und er muss auch wieder zurück zum FC Bayern. Natürlich. Weil unter Hoeneß hätte sich das kein Trainer getraut, den FC Bayern so auflaufen zu lassen, wie es Pep Guardiola gemacht hat. Weißt du, was dann nämlich Uli Hoeneß gemacht hätte? Er wäre eine Abfindung scheißegal gewesen. Er hätte den vor die Tür gesetzt. Ja? Was meinst du jetzt wegen der Transferposte, wegen der Vertragsverlängerungsposte? Ja, genau. Das ist so lächerlich, was da abgeht. Mhm. Und ich hatte ja auch eine Zeit lang echt eine gute Meinung von Guardiola, weil ich ihn eben nicht von so oben herab und so weiter angesehen habe. Aber das macht er jetzt alles wieder mit. Ja. Ja. Das ist so ein überheblicher Mensch. Natürlich ist er erfolgreich und so weiter, aber der geht ja auch immer nur zu fertigen Mannschaften. Es ist so ein überheblicher Mensch und der geht mir so derbe auf den Sack im Moment. Der geht mir so derbe auf den Sack. Gut, dann kommen wir direkt jetzt zu Guardiola. Ich habe das einem Kumpel am Freitag haben wir ein bisschen über Fußball geredet, als wir das tolle Rocket Beans Street Fighter Turnier geguckt haben. Ja, habe ich gesehen. Das war schön. Mit einem schönen Vino. Da habe ich auch gesagt, irgendwie entsteht momentan beim FC Bayern das Guardiola-Vakuum. Das ist ein schönes Wort, ja. Ne? Das Guardiola-Vakuum. Irgendwie, da ist ja wirklich dieses aus der Politik, aus den USA geflügelte Begriff Lame Duck. Es scheint wirklich so. Jetzt hat natürlich Guardiola auch noch dieses massive Pech mit der Verteidigung, ne, dass da ein Zerataski verpflichtet wird und direkt mal kaputt geht, ja, direkt eine Gehirnerschütterung holt. Dass der Bartschuber kaputt ist, dass der Benatia wahrscheinlich auch nie auf die Beine kommt. Martinez, Boateng verletzt, meine Güte. Juan Bernard, wichtiger Spieler, auch noch nicht richtig fit. Also, das ist natürlich brutales Pech. Aber dieser Mann, ich habe natürlich immer seine Leistung gesehen. Natürlich steht das immer im Vordergrund. Aber irgendwie gibt er momentan bei jeder Pressekonferenz so eine unglückliche und überhebliche Figur ab, dass ich mir wirklich denke, ich bin froh, dass der jetzt bald weg ist. Na, mit Sicherheit war es in den letzten Jahren noch immer so, dass man da so ihn immer in Schutz genommen hat, ne, als Bayern-Fan und so. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, ich ertrag den Typen nicht mehr. Ich bin wirklich froh, dass der bald weg ist. Und auch dieses zweigleisige Gefahre, dass der da schon irgendwie Mails immer rüber schickt zu seinen alten Kumpels da, die da jetzt bei Manchester City da sagen haben, dass der oder der Spieler das unbedingt Neymar kommen soll und so. Dass da schon was in die Wege geleitet werden soll. Für mich hört sich das alles so an, weil er ja jetzt auch neulich nochmal erwähnt hatte, dass er gerne Neymar zu Bayern geholt hätte, ne? Aber der Verein gesagt hat, nee, mit Brasilianern haben wir in der Regel eigentlich schlechte Erfahrungen. Hashtag Douglas Costa. Ja, genau, das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Das war wirklich die wie nennt man das? Die Antwort darauf war halt, dass man wirklich schlechte Erfahrungen mit brasilianischen Spielern gemacht hat. Hat aber dann irgendwie 2 Jahre später Douglas Costa geholt, der natürlich granatiös eingeschlagen hat. Aber man hat ja dann Mario Götze geholt. Und es fühlt sich jetzt so an, ja, man hat mir meinen Wunsch nicht erfüllt. Natürlich ist Neymar der viel bessere Spieler als Götze und so, ne? Aber es fühlt sich jetzt alles so ein bisschen an, so mit Neymar und mit meinen Wünschen, die ich mir erfüllt worden wären, da wäre das hier alles besser gelaufen. Da hätten wir auch mal das Triple geholt oder so. Also der Typ, er geht mir momentan wirklich massiv auf den Sack und ich bin froh, wenn er wegkommt. Und das ist jetzt wirklich kein Zweckoptimismus oder Zweckfreude. Ich freue mich wirklich auf Carlo Ancelotti. Ich finde den wirklich super. Auch dieses Bild, was da jetzt schon gepostet wurde, dass er da in München ist, ne? Mhm. Ich finde den Look von dem Typen finde ich so cool. Dieses verschmitzte Augenbrauen hochziehen und so immer. Ich finde den Typen wirklich geil. Fand ich auch damals schon diese Kombi Ancelotti und Zidane bei Real Madrid. Fand ich auch schon ziemlich geil. Muss ich wirklich sagen. Und das ist jetzt nicht einfach so, naja, jetzt muss der halt kommen, dann muss man den geil finden. Nee, ich finde den Typen wirklich geil. Ich finde Ancelotti wirklich einen geilen Typen und auch einen fantastischen Trainer. Er hat im Champions League Halbfinale Bayern München gegen Real Madrid Guardiola outsmarted. Mhm. Mit zwei Mannschaften, die mit Sicherheit auf Augenhöhe sind. Das stimmt. Das stimmt. Aber weißt du, an wen mich Ancelotti immer erinnert? Jetzt kommt's. An John Gotti. An John Gotti? Mhm. Weißt du, wer John Gotti ist? John Gotti, das sagt mir was. Das ist auch eine Filmgeschichte. Das ist auch eine Filmgeschichte. Von Tarantino. Ja. John Gotti ist, von wem? Ist das nicht aus einem Tarantino-Film? Nein, John Gotti war ein Mobster, ein richtig hochrangiger Mobster aus New York und Oberhaupt der Gambino-Familie, also so ein richtiger Mafia-Mensch. Ja. Und der erinnert mich äußerlich und so weiter immer sehr, sehr an Ancelotti. Also für mich ist Ancelotti der John Gotti der Fußballgeschichte. John Gotti, ja, ich habe ihn gerade gewikipediert. Ja. Wie man sagt, gewichst. Mhm. Wirklich? Ja. Wenn man was bei Wikipedia sucht, dann sagt man, ich habe was gewichst. Ja, wirklich, ja, optisch John Gotti, ja. Oberhaupt der Gambino-Familie. Das gibt's doch gar nicht. Der Poncho alles so aus dem Stegreif weiß, ne? Ja. Ah, der war auch bei der La Cosa Nostra. Ja, ja, ja. Hat er eine gute Schule besucht, ne? Ja, der war gut dabei, ja. Mhm. John Gotti. Bekannteste Mitglied der Leute. Es gibt auch einen Film, der heißt Gotti, ne? Also über ihn? Ja, ja, über ihn. Aha. Vielleicht sollte ich mir den mal angucken. Ist der gut? Nö, ich fand ihn nicht so gut. Aber okay. ich find solche Dokumentationen über Mafia-Mobster immer ganz gut. Ja, cool. ist immer gut. Ich fühle mich ja auch selber so in meinem kleinen Dorf. Bist du ja auch. Aber nur in meinem Dorf. Ja. Ja. Der Grevenbroher John Gotti wirst du ja auch genannt, ne? John Gotti. Aber ja, wirklich, das ist wirklich eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Nicht, ne? Für eine Hand zu weisen. Ja. 2002 gestorben. Mhm. Mensch. Naja. Pep Guardiola. Wie findest du jetzt die Carlo Ancelotti-Nummer? Ich warte da erstmal ab. Also ich muss erstmal eine richtige Pressekonferenz mit ihm sehen. Solange er nicht Moin Moin auf der ersten Pressekonferenz sagt, hat er schon mal bei mir einen Stein im Brett. Guardiola hat ja Servus gesagt, das erste Wort, was er jemals auf einer Bayern-PK gesagt hat. Ja, ich finde, damit muss man aufhören. Man muss nicht immer direkt so regional rüberkommen. Das sind Cheap Props, sind das. Das sind Cheap Props, ja. Absolut. Ja. Das ist einfach easy, ne? Aber ja, macht man mal ab. Wenn er cool rüberkommt und wenn er nicht so überheblich wird. Ich glaube, der ist ziemlich cool. Dann ist das alles in Ordnung und ist sicher... optisch gesehen sicher eine Bereicherung, wenn er dann in seinem Maßanzug an der Seite steht, mit dem Trenchcoat locker über dem linken Arm geschwungen und die Anweisungen gibt. Das wird bestimmt lustig. Ja. Ich finde diese unaufgeregte, übertrieben souveräne Art und Weise von Ancelotti, die finde ich so cool. Und ich verstehe aber, das herrscht bei mir auch noch so ein bisschen vor, dass es sich so anfühlt, ja, er ist der nächstgrößte Trainer nach Guardiola, den man hätte verpflichten können, weißt du? So fühlt es sich definitiv an. Ja. So, dass man da einfach in die Riege der PSGs und Real Madrids einfach mitgeht und einfach diesen Trainer auch nochmal holt, weil es einfach ein Welttrainer ist, so. Braucht man nichts sagen. Schubert haben sie halt nicht gekriegt. Den SAP-Androiden. Er ist noch nicht so weit. Der SAP-Android, er ist aber ein Fall für die Zukunft bei den Bayern. Aber nach Ancelotti folgt dann Klopp? Fragezeichen. Tja, das ist eine gute Frage. Schmiert er so ein bisschen ab in der Premier League, ne? Aber abschmiert, weiß ich nicht. Kann auch nicht von jetzt auf gleich einen Verein von 0 auf 100 führen. Aber ich glaube, Klopp landet irgendwann beim FC Bayern. Weil das glaube ich auch, ja. Irgendwann kommt zusammen, was zusammengehört. Eieiei. Ja, aber es ist wirklich so, da hast du recht. Ne? Diese Ehe muss einmal eingegangen oder, werden. Oder er wird Bundestrainer. Oder Bundeskanzler. Das wäre schön. Ne? Das wäre toll. Wenn er dann mal die alte Birne da oben wegkriegt. Wenn er dann im Landtag dieses Gesicht aufsetzt. Mit diesen Zähne fletschen. Ja. Es sind 11 da nur, ne? Der FC Liverpool. Ja. Gut, aber Manchester verliert gegen den Tabellen 18. Ne? Also, ne? Ja, aber gut, das kann man mal machen. Ach so. Ne? Das kann man wirklich mal machen. Bayern verliert ja nur gegen Gladbach. Bayern verliert nur gegen Gladbach. Absolut. Der natürliche Feind von Bayern ist einfach Gladbach. Ja. Ich bin ein Gladbänker. Kling. Aber ist nicht heute auch irgendwie so ein geiler Premier League-Tag? Genau, Arsenal gegen Leicester. Arsenal gegen Leicester war heute. Ach, Leicester ist die schönste Geschichte, seitdem es Fußball gibt für mich. Wirklich? Alles nur an so abgeranzte Spieler, die von ihren alten Vereinen vom Hof gejagt worden sind. Wie Fuchs und sowas, ne? Und die ficken da die Leute weg bis zum Umfall. Die ficken Manchester City 3-1 weg und alles. Es ist denen scheißegal. Die schießen die so in Grund und Boden. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt zu viel Geld übrig hätte, da würde ich mir echt ein Leicester-Trikot holen. Ich finde auch diesen... wie heißt der Stürmer? John... Gotti? John Gotti, genau. James Vardy heißt er. Ja. Den finde ich auch ziemlich cool. Hat er auch verlängert jetzt bei den Foxes, wie sie heißen, ne? Die Foxes, ja. Die Foxes, Robert Huth und so. Und den Fuchs, ne, von Schalke, kennt man ihn ja noch, spielt da. Ja, aber Robert Huth schießt zwei Tore oder köpft zwei Tore. Ja. Unfassbar. Unfassbar, wirklich. Das muss man wirklich sagen. Den musst du mit zur EM nehmen eigentlich, bei den ganzen Verletzten. Cinderella Story. Ja, ja. Und noch mehr als das. Noch mehr als das. Also wirklich, Leicester wäre geil, wenn die Meister wären. Ja, finde ich auch super. Oder wenigstens in die Champions League kommen. Müssen ja noch nicht mal Meister werden. Lass in die Champions League. Ja, Champions League kommen sie aber bestimmt. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, er kann auch ganz schnell einbrechen, so eine Geschichte. Ja, natürlich. Natürlich, sicherlich. Sicherlich. So, jetzt habe ich eigentlich noch zwei Themen. Mhm. Hauen sie raus, junge Mann, hauen sie raus. Ehrlich gesagt, interessiert mich der Videobeweis jetzt schon gar nicht mehr. Ach, Videobeweis. Ja. Also Videobeweis ist so eine Sache, das kann man doch gar nicht durchführen. Wie lange soll Warum denn nicht? So ein Match werden? Und jetzt komme ich wieder mit dem Argument, ja, man darf nur drei Videobeweise und so einen Scheiß einfordern. Das ist ja Quatsch. Es passieren ja mehr als drei Sachen. Ja, du musst ja aber auch nicht drei einsetzen. Nein, natürlich, aber es passiert ja mehr. Es passiert doch mehr als, wenn du ein Video, für was, ist denn klar, für was du einen Videobeweis einsetzt? Setzt du einen Videobeweis ein nur für Tore? Setzt du einen Videobeweis ein auch für einen Foul im Mittelfeld? Mhm. Setzt du den Videobeweis auch dann ein, wenn Granitschaka, wenn der Ball im 16er ist und Granitschaka im Mittelkreis einen wegtritt, weil er seine Mutter als dumme Hure bezeichnet? Aber Granitschaka ist Videobeweis-proof. Also Granitschaka ist da, glaube ich, irgendwie rein rechtlich rausgerechnet aus der Nummer. Das kann natürlich sein. Rausgechackert. Werden eigentlich schon Trikots verkauft in München von Granit? Oder von Christensen, ne? Christensen, die beiden, das sind ja nicht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da schreibt der Christ mir gestern Abend, ja, wir holen dann einfach den Christen. Diese dumme Sau, weißt du? Ja, mein Gott. Aber der ist doch nur ausgeliehen, ne? Ja, ja, noch. Ja, genau, ihr wollt ihn kaufen. Ja, den kauft man auch, easy. So von Chelsea oder so. Ja, und? Wir haben Hazard doch auch gekauft. Wen habt ihr gekauft? Sag mal. Den Hazard haben wir auch gekauft. Ist der noch so eine große Nummer bei euch? Ja, ich finde ihn super. Alleine optisch. Richtig hübscher Kerl. Den würde ich echt das Gesicht mit Nachtcreme einreiben. Ja. Naja. Also das mit dem Videobeweis. Ich bin überrascht, dass es dann doch jetzt relativ schnell ging, dass die DFL gesagt hat, ja gut, wir bewerben uns dafür so eine Testphase. Also ich bin überrascht, dass es so schnell ging, weißt du? Ja, ich halte davon auch nichts, vom Videobeweis. Hier vom Freistoßspray und so weiter ist ja okay, aber man darf nicht zu sehr in das Spiel eingreifen. Ja. Weil sonst haben wir irgendwann bald ein anderes Spiel als das wir es lieben und weswegen wir uns hier unterhalten und weswegen uns die Jungs und Mädels zuhören. Das wird ein anderes Spiel dann, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Ich finde auch, das Freistoßspray finde ich eine gute Sache. Ja, ja, ist ganz witzig. Fallen ja auch signifikant mehr Freistoßtore dadurch. Ja, und es ist ja auch vernünftig, weil dadurch eine Regel eingehalten wird. Aber durch den Videobeweis wird an den Regeln nichts verändert. Beziehungsweise nur weil es einen Videobeweis gibt, wird ein Spieler nicht anders spielen. Im Gegenteil. Ja, absolut. Richtig, ja. Dann greift er eben halt Versteck in die Klöten. Oh. Ne? Also das letzte große Ding ist eine Geschichte, die... Das letzte große Ding. The last big thing ist die chinesische Superliga. Oh, ja. Also ich finde es ein bisschen ulkig, dass da echt die Premier League alles wegkauft, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, mit horrenden Ablösesummen. Und dann kommt auf einmal die erste und zweite, die zweite chinesische Liga hat mehr Transfererlöse als die Bundesliga. Und ich finde das irgendwie so lustig, dass da irgendwie so eine Scheißliga der Premier League so richtig mal schön vor den Karren pisst. Also ist es das neue Katar oder wie nennt man das? Also was ist da los? Ich glaube eher, dass man sich als Spieler keinen Gefallen tut, dieser Tage nach China natürlich und so weiter zu wechseln, weil einen größeren Söldnerstatus, als du ihn dadurch bekommst, kannst du eigentlich gar nicht mehr haben. Weil warum geht man sonst dahin, außer für Geld? Es gibt keinen anderen Grund. Es gibt keinen Grund. Für mich gäbe es den Grund, weil ich gerne mal dieses Land und so weiter alles kennenlernen würde. Aber das ist solchen Spielern ja völlig egal. Wahrscheinlich. Ja, und wenn man dann mit 37 da nochmal einen 5-Jahres-Vertrag unterschreibt, das kann ich auch noch nachvollziehen. Ja. Da habe ich auch nichts gegen. Aber wenn der Anfang 20-jährige Perspektivspieler dahin wechselt, dann ist es halt nur die Geldsache. Es sind ja wirklich jetzt in den letzten Tagen gestandene, wirkliche Stars dahin gewechselt. Ja. Franck Ribéry hat jetzt auch ein Angebot bekommen von irgendeinem Erstligisten. Und dann sind ja jetzt die letzten Tage so Granätchen wie Ezequiel Lavezzi vom PSG dahin gewechselt, wo ich mir denke, ey, der ist im allerbesten Fußballeralter, ist ein Bombenspieler, da wechselt er nach China. Das kann doch nicht sein. Dann der zweite, Jackson Martinez. Ja, auch lange, wolltest du lange bei dir im Verein haben? Wollte ich lange bei mir haben, wirklich. Ein großartiger Stürmer, China. Also das gibt's doch gar nicht. Also und auch Wayne Rooney hat ja jetzt wohl ein riesiges Angebot bekommen, wo er 30 Millionen pro Jahr verdient. Der Junge ist 30, also muss man fast sagen, im besten Menschenalter. Ja. Ja? Also jetzt mal ganz im Ernst. Also das ist doch... Oh Mann, ey. Ob du nun 12 im Jahr verdienst oder 16, weißt du, oder 17. Aber du weißt doch auch, wie es ist. Wenn man viel hat, wird man immer mehr. Höchstwahrscheinlich, weil sich auch der Lebensstandard erhöht und so. Du hast völlig recht, aber... Guck dir doch nur alleine an, was die für Autos fahren, die Jungs heutzutage. Ja. Ja, ich meine, ist ja okay, wenn ich viel Geld hätte, würde ich mir auch ein tolles Auto holen. Aber muss ich dann ein Lamborghini oder sowas mit 20 fahren? Ehrlich? Hast du Aubameyang gesehen? Mit seiner weißen Jacke? War das, also wirklich. Ich habe es mir direkt bestellt, das Outfit. Nee, also der hat einfach nur seiner Freundin die Jacke weggenommen. Tut mir schrecklich leid. Also ich bin, das wissen Leute, die uns lange zuhören und die mir vielleicht auch auf Twitter folgen, ich bin ja ein riesen Doors-Fan. Und es gibt auch, Jim hat auch immer so eine ähnliche Jacke, nicht in weiß, eine schwarze Jacke getragen. Dann geht's ja auch noch, wenn da so, aber eine weiße Jacke, da fehlten nur noch die weißen Fick-mich-Stiefel zu, da hätte er irgendwo anschaffen gehen können. Sorry. Ja, absolut. Also, es ist ein Paradiesvogel, muss man wirklich sagen. Nee, das ist zu nett. Das ist einfach zu nett. Das ist ein toller Fußballer und so weiter. Aber so rauszugehen und sich so fotografieren zu lassen, das ist Körperverletzung. Am Zuseher. Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Das ist Körperverletzung fürs menschliche Auge. Was eine Schwuchteljacke. Und da wird auch noch geschrieben die Jacke des Tages bei SSNHD. Wenn ich damit auf die Straße gehen würde, die Leute würden mich nicht nur auslachen, die würden mich mit Kot bewerfen. Zu Recht. Ja. Naja. Was ich mal schade finde an der ganzen China-Geschichte, dass die Premier League da die ganzen Spieler kauft, das ist ja, es ist völlig verständlich, ne, durch diese Milliarden, durch die Fernseheinnahmen, genau. Es ist auch verständlich, dass die Chinesen da irgendwie so viel Geld zur Verfügung haben, aber ich finde das halt so schade, dass die Spieler komplett aus unserem Radius verschwinden, aus unserem Blickfeld, weißt du, wirst du ja nie sehen. Ja. So, es ist halt völlig unmöglich, außer irgendwie, Sky macht mal so eine kleine Reportage über die Spieler, die jetzt alle dahin gewechselt sind, aber das war's dann auch, weil du wirst sie halt effektiv nie sehen. Bayern wird halt nie mehr gegen Martinez und Lavezzi und Co. spielen, weil das sind halt großartige Fußballer, wirst du nie wieder sehen. Das finde ich halt so schade dabei. Aber, naja. Gibt's sonst noch irgendwelche Transfergerüchte, außer dass Marco Reus und Mesut Özil bei Barcelona hoch im Kurs stehen? Ist das so? Das war mir gar nicht bekannt. Ja. Warum wollen wir Marco Reus haben? Der ist doch auch immer verletzt. Der ist auch immer verletzt, aber da habe ich mir auch schon gedacht, das ist ein Spieler, der so oft verletzt ist, das kannst du mit einkalkulieren. Da bekommst du halt keinen Stress auf der Bank. Wenn er mal spielt, dann kann er auch gerne spielen, ist er dann eh wieder nach 5 Spielen verletzt und dann, weißt du? Weißt du, wie ich das meine? So, dann gibt's halt keinen Murren auf der Bank oder so. Ach, keine Ahnung. Und Marco Reus ist natürlich ein großartiger Spieler, ohne Frage, aber das ist einfach, du kannst mit dem Typen fast nicht planen. Eher ähnlich wie mit Holger Badstuber. Du kannst mir eben nicht planen. Ich musste da aber gestern Folge, lachen. Gesagt. Ich musste gestern echt lachen, als ich es gelesen habe. Es ist an sich nicht richtig, über jemanden zu lachen, der sich verletzt. Absolut. Ne? Also das, aber selbst als ich es dir dann geschrieben habe per WhatsApp und so weiter, du hast ja auch gelacht. Ich hab's ja gar nicht mitbekommen, da war ich gerade im Kino. Ja, du hast ja auch gelacht, weil es kann doch wirklich nicht sein. Also dann setz den Mann irgendwo auf den Stuhl oder am besten noch auf einen ergonomischen Gymnastikball und pass auf, dass und eine Gummizelle um den Mann drumherum, aber lass den nicht mehr auf dem Fußballplatz, geschweige denn irgendwie zwei Schritte vor die Tür machen. Der verletzt sich ja bei allem. Ja, Abschlusstraining, 3 Monate wieder verletzt. Es ist natürlich schon bitter, aber ach mein Gott. Mein Gott. Ich weiß nicht, wo jetzt der FC Bayern wird jetzt improvisieren müssen. Ne? Also jetzt wird es richtig eng. Ja, muss wahrscheinlich. Alonso ist ja jetzt, glaube ich, noch gesperrt nächstes Spiel. Dann muss entweder. Da macht Ulle den Innenverteidiger. Kannst du mir erzählen, Leute? Ulle, das wäre toll. Meine Güte, das wäre schön. Alonso. Dürfte man das eigentlich? Dürfte man einen etatmäßigen Torwart? Na klar. Da darfst du doch einsetzen als Lewandowski ist ja auch etatmäßiger Stürmer. Dürfte er ja auch in der Innenverteidigung spielen oder ins Tor? Ja, klar. Ja. Aber wäre geil, ne? Ulle? Das wäre geil. Mal so richtig schön die Liga abtrollen. Ja. Oder Tom Starke direkt in die Innenverteidigung. Oh, das wäre auch toll. Obwohl Tom Starke ist ein cooler Typ. Ja, ist ein super cooler Typ. Lass mal nicht über den herziehen. Der ist ein guter Typ. Ich mag die Interviews hier ab und zu. Ja, genau. Ich mag seine Interviews auch. Weil der ist halt so, das ist halt einer, der richtig noch bodenständig ist. Obwohl er natürlich auch durch den Wechsel zu Bayern und so weiter Reputation, Geld und alles bekommen hat. Ja. Aber der ist wirklich bodenständig, das gefällt mir. Von Hoffenheim gekommen. Ja? Toll. Von der Blueprint. Und das ist unsere Blueprint, das ist unser SAP-Android. SAP-Android. Ich gucke gerade hier nochmal die Transfergeschichten durch, aber es ist einfach diese Ablösesummen, die da gehandelt werden. Ne? Das ist, also da mache ich mir wirklich Gedanken. Jetzt nicht unbedingt um meinen Verein, sondern um Vereine, die so eine Stufe unter dem FC Bayern sind, so wie Gladbach oder so. Du kriegst ja keinen mehr. Nein, du kriegst keinen mehr. Du kannst ja nicht mehr die abgreifen, die vielleicht noch talentiert sind und ein bisschen billiger sind, weil die gehen dann nach Japan, China oder Nordkorea. Ja, oder zumindest werden durch die aktuellen Marktpreise, durch die natürlich die Engländer steuern, so teuer, dass du da wirklich irgendwie findig sein musst oder irgendwie irgendwas ausdenken musst oder keine Ahnung, aber... Ja. Das ist richtig. Also absolut richtig. Ich glaube, ihr müsst mal langsam einen Spieler verkaufen, wo es richtig scheppert in der Kasse. Weißt du, was ich meine? Dass ihr damit dann agieren könnt. Willst du den Granit wirklich gerne haben, ne? Nee, wir würden ja gar nicht so viel zahlen wie die Engländer. Ich glaube, bei 40 wäre Schicht. Ja, ich rede ja auch nicht von mehr als 40. Du glaubst ja nicht, dass der mehr bringt als 40. Nee, ja, nee. Also reden wir mal eher von 30. 30, ja. Ich weiß nicht, ob den Chaka, er würde optisch ganz gut ins Mittelfeld passen. Thiago, Chaka, das sind natürlich schon Traumburschen. Da möchte man wirklich schon mal mit im Swimmingpool mitsitzen. So. Mit den beiden. Meinst du, er wird einfach nur deswegen verpflichtet, damit er gut aussieht? Wir holen nur hübsche Spieler. Frau Kribberi. Arjen Robben. Müssen wir das auch nochmal anhauen? Nee, ach, weißt du. War ein rüdes Foul, muss man ganz klar sagen. Ja, Elfmeter durch und durch. Und man kann wirklich froh sein, dass es nicht unter die Kategorie Körperverletzung ging, das Foul. Muss man wirklich sagen. Also sowas Brutales habe ich lange nicht mehr gesehen. Okay. Sarkasmus-Mode. diese Geschichte mit dem, wie heißt er noch? Renato oder Ricardo? Ich glaube Renato Sanchez von Benfica Lissabon, an dem die Bayern ja dran waren. Das ist so ein ganz junger Achter. Ja. Sechser. Da waren die Bayern wohl ganz schön heiß, den Burschen zu holen. Jetzt auf einmal haben sich die Engländer eingeschaltet und jetzt ist die Abwehrsumme auf 80 Millionen gestiegen. Und das ist genau das, was ich meine. 80 Millionen für einen 20-Jährigen oder so, der noch nicht wirklich was auf dem Kerbholz hat. Ich kenne den Typ nicht. Aber der wohl richtig mega Talent haben soll und ein richtiges Potenzial haben soll, sich noch zu verstärken. Aber 80 Millionen, bitte. Also Heidewitzka die Waldfee, kann ich sagen. Heidewitzka die Waldfee, nicht, ja, meine Güte. Ah, heute unsere beiden Clubs noch. Was sagst du? Ja, ich sag mal so, ich möchte eigentlich ganz gerne 3 Punkte holen. Gegen wen müsst ihr denn? Gegen den HSV. Ei. Und das war in den letzten Jahren auch immer ganz gut möglich. Von daher tippe ich eigentlich auch ein 2-1 für die Borussia. Ein 2-1 für die Borussia? Ja. Auswärts? Heim? Auswärts. Dann kommen wir noch kurz zum Tippspiel und dann... Jetzt vor dem Ende des Spieltags willst du schon zum Tippspiel kommen. Sollen wir das nicht lieber nächste Woche machen? Oder nicht, ich will aber wenigstens sagen, dass der Marek 19 ja. Punkte geholt jetzt hat. Schon. 19 Punkte jetzt schon und hat 9 Plätze damit gut gemacht, ist auf der 5. Also es ist unglaublich. Polster, Lukas, Jensen und Jackson Tipper da vorne, ja, die marschieren einfach weg. Muss man wirklich sagen. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen aufgeholt. Du hast mich überholt. Ja. Ich habe 8 Plätze verloren. Ihr habt mich beide überholt. Oh. Ich habe 8 Plätze verloren, bin 36. Pocho hat 6 Plätze gut gemacht, ist auf der 32. Und Ricky 5 Plätze verloren, ist auf der 31. Naja, und wo ist meine bessere Hälfte? Ist die überhaupt noch dabei? Auf der 11 hat einen Platz gut gemacht. Naja. Hast du noch immer deine Alternativtipps? Ja, habe ich wirklich meine Alternativtipps. Pocho? Ja. Ich bedanke mich recht herzlich für diese Valentinstags-Edition. Sehr gerne. Gehen wir jetzt noch was essen zusammen? Wir gehen jetzt noch was essen. Ich bin der Mann mit der Glitzerrose im Revers. Okay. Daran wirst du mich erkennen. Und für alle, die Spaß mit dieser Sendung hatten, die sich denken, ach Mensch, das ist ja ein etwas anderer Fußball-Talk. Da wird auch mal ein bisschen über Deadpool gespoilert. Das hat mir sehr gut gefallen. Da gehe ich doch jetzt mal auf iTunes und verteile da 5 freudige Sterne. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Einfach auf iTunes 5 Sternchen. Mensch. Und eine kleine Rezension zum Beispiel mit dem Text: Dieser Podcast bespaßt mein Gemüt sehr. Da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder auf dieser Frequenz. Aber wir haben ja Großes geplant, Pocho, nicht wahr? Es ist, glaube ich, der 27.2., ne? Ja, ich habe bis jetzt Frühschicht, also das müsste klappen. Das müsste klappen. Da haben wir nämlich vor, die große Non-PG-Samstagabend-Gala zu starten. Pocho, ich und der Richie, wir wollen einfach, aber Bier ist dabei bei dir, oder? Oder andere? Andere. Mal gucken, was der Markus uns so noch schickt, nicht wahr? 27.2., da wollen wir hier uns richtig einen weglöten und ein bisschen Schabernack treiben. Aber naja. Da telefonieren wir wieder, ne? Oder? Da werden wir wieder telefonieren, oder? Da gehe ich stark von aus, dass wir da, aber erst im Betrunken. Ich möchte eigentlich nochmal die Hotelnummer machen mit Google Maps. Das möchte ich echt nochmal machen. Und dann wollen wir mal gucken, da erzähle ich dann auch nochmal meinen Gag. Mit den Bonzenbrennern. Also ich finde das ja wirklich ein brillanter Gag. Ja, da fliegt das Tumbleweed dann immer noch durch die Gegend. Ja, naja, meine Güte. Wollen wir mal sehen, ob das ein oder andere Craft-Bier oder Urbock noch ankommt bis zum 27., was wir dann natürlich verköstigen werden. Alle 20 Flaschen. Auf einmal. In einem Glas. Und dann, Füllhorn, ja. Und dann stelle ich mir die leeren Flaschen hier einfach hin und mach dann, puste da immer mit unterschiedlichen Füllmengen und spiele dann euch ein Lied, wenn ich reinpuste. Wenn du das hinkriegst, kriegst du von mir auch einen Keks. Was denn für einen? Ein Lotuskeks. Lotuskeks hab ich dich sehr gern genannt. Ha, kennst du? Amogis. Ja. Amogis höre ich gerne, höre ich mal ganz gerne. Ja. Boah, ich glaube, es wird nicht besser. Unterhaltsamer schon gar nicht mehr. Und schlechter auch nicht. Aber qualitativ ist, glaube ich, jetzt wirklich die Fahnenstange erreicht. Ja, der Zenit ist erreicht. Was geht bei dir heute noch? Ja, heute ist Sonntag, morgen habe ich Jahresgespräch. Von daher ist das alles sehr entspannt und werde jetzt wahrscheinlich so um 12 Stunden ungefähr zocken, jetzt denke ich. Teso, ein Mix aus Teso, Fallout. Also sagen wir mal, absteigend von der Spielzeit her, fangen wir mal oben an. Ja. 8 Stunden Counter-Strike, 2 Stunden Teso, 2 Stunden Fallout, 2 Stunden Rust. Ach, Rust dann doch noch, ja? Ja, auch DayZ noch. DayZ aber verliert User, ne? Habe ich gehört. Ja, weil DayZ im Moment ein bisschen lahmarschig ist, was so die Updates angeht. Ist zwar alles noch Alpha, aber... Ja, aber das Ding war schon seit 2 Jahren in der Alpha. Ja, ja. Ja gut, das war ja von Anfang an klar. Naja. Du bist doch ein Early Access-Mann, ne? Ja, ja. Aber wie lange ist denn Early Access? Du, keine Ahnung. Es kostet mittlerweile knapp 30 Euro, wenn du es kaufst. Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte. Ich habe auch schon 2 Jungs sind dem gefolgt. Ich habe auf Twitter mal mein Steam-Profil verlinkt auch. Um mal zu sagen, hier, ich habe noch Plätze auf der Freundesliste drauf. Also sagt das hier auch nochmal, wenn ihr Lust habt. Ja. Kommt mich auch mal aus Steam besuchen und seid nicht so eifersüchtig über meine Messer und so in Counter-Strike. Nein. Ich krieg so auf deinen Kopf geschmissen und so weiter. Ja, ich trade halt gern seit geraumer Zeit und kann halt nichts dafür, dass da nun mal halt mittlerweile 2K im Inventar sind. Ne? Kann ich nichts für. Ja, aber gebt das Geld nicht aus. Ich möchte mal wissen, wie hoch die Summe noch werden kann. Ich habe da ein bisschen Angst vor, ganz ehrlich. Wie meinst du? Ich hätte gerne schon noch eine Dragonlore AWP. Ja, ja, klar. Also die musst du wirklich noch haben, die Dragonlore AWP. Also die sollte schon in jedem gut sortierten Waffenarsenal. Gut, dass wir Hörer haben, die wenigstens Ahnung davon haben. Du hast es nämlich nicht. Du weißt überhaupt nicht, was eine Dragonlore ist. Ich weiß, was eine AWP ist, ein Scharfschützengewehr. Ja, aber du weißt nicht, was eine Dragonlore ist. Ja, ja, das wird aber jetzt auch. Das ist der fucking heilige Gral aus Counter-Strike. Ja, natürlich, aber das würde jetzt auch den Rahmen dieser Sendung sprengen, wenn ich dir jetzt noch erklären würde, was eine Dragonlore ist. Ja, das ist richtig. Also gibt's doch gar nicht. Natürlich, ich kenne mich im Schießeisen-Business, kenne ich mich ausgezeichnet aus. Meine Güte, ich spiele heute, glaube ich, noch eine Runde Star Wars Battlefront, weil heute ist Doppel-EP. Okay, ja, das hatte ich ja bei GTA jetzt letzte Woche. Hm? Doppel-EP-Wochenende? Eine ganze Woche. Eine ganze Woche? Das ist ja generös von Rockstar. Rockstar, ja. Ja, ansonsten heute, ich wollte heute mal endlich Victoria gucken. Mhm. Victoria, kennst du? Nee. Das ist dieser, das ist dieser deutsche Film, der in einem Take gedreht wurde. Hast du doch bestimmt schon mal mitbekommen. Wurde bei der letztjährigen Berlinale abgefeiert. Nee, sag mir jetzt gerade gar nichts. Aber das gibt's doch gar nicht. Du bist ja ein Kostverächter. Wem sagst du das? Das gibt's also wirklich. Sebastian Schipper, kennst du? Nee. Wird mal eine dicke Nummer, der Regisseur. Ich sag's dir. Sebastian Schipper. Nobody knows him at this point, but in soon everyone will know him. If you say so. I say it. Yes. Und um 16 Uhr kommt der Karate-Kroate vorbei. Kennst du den? Nee. Ein Kumpel, der ist Kroate, kann aber auch Karate. Und du glaubst gar nicht, was da für tolle Satzbausteine oder Satzkombinationen ins Leben gerufen werden können mit Karate und Kroate. Das stimmt, ja. Das ist toll, ja. Aber der kriegt bestimmt nachher Ärger. Pass mal auf, der kriegt bestimmt nachher Ärger von Lilly. Weil der nämlich Zigarettenpapier hat er in den Blumenkasten gesteckt, draußen auf dem Balkon. Ach, dann ist er mir direkt sympathisch. Ich mache sowas auch gerne bei so aufgeräumten Haushalten, irgendwas Widerliches machen. Da mache das auch sehr gerne. Da krieg ich bestimmt Heat nachher. Dann kann ich dir auch was empfehlen, wenn du das nächste Mal bei so einem Rich Kid bist, mach's wie ich. Die haben immer so Deko-Sandschalen und so am Tisch, ne? Kennst du bestimmt in deinem Mietjäger, ne? Haben wir auch, ja. Ja? Und dann schreibst du einfach mit den Fingern da rein, why so serious? Oder einen Penis reinmalen. Ja, das kriegst du ja nicht hin. Wieso nicht? Nee. Glaube ich nicht, dass du einen guten Penis malen kannst. Das traue ich dir nicht zu. Ein guter Sandpenis, also der ist immer drin. Ich kann ja mal in unsere Sandschale einen Penis malen. Ja, mach das. Gucken, was Lilly sagt. Ja, dann sage ich, Davor war es. Davor, Davor. Davor. Ein toller Name, ich mag den Namen. Jo. Das ist so ein Ur-Kriminal-Fallname. Hä? Mhm. Pacho, ich bedanke mich. Vielen Dank. Ich würde sagen, in diesem Sinne.